Upražnjenje 3, stranica 117. Finden die Weltmeisterschaften im Fußball jedes Jahr statt? Erkämpft die Mannschaft der UdSSR oft den ersten Platz? Wohnen die Sportler während der Olympischen Spiele im Olympischen Dorf? Kennen Sie einige Weltmeister? Können Sie gut springen? Haben Rodnina und Zaitsev oft Gold erkämpft? Haben diese Sportler mehrmals den Weltmeistertitel gewonnen?